Unser Thema brutale Jugendliche. Um 1 Uhr geht es los hier auf 1 Live und im WDR Fernsehen. 1 Live. Infos. Ich darf. Dann fange ich heute kalt an. Hallo, herzlich willkommen zu 1 Live Plan B mit Klaus 4. Meine Story heute soll so zumindest eine leicht verkappte Hommage an den Frühling sein. Ich habe sie betitelt Straßenmusiker. Straßenmusiker. Vor dem Schaufenster der Drogerie steht heute ein Fremder in zerschlissenen Jeans. Er trägt eine Felljacke, grau und wildlederne Stiefel. Er steht da, leicht nach vorn gebeugt, mit geschlossenen Augen und leicht wippenden Knien singt er ein Lied und spielt dazu auf der Gitarre. Straßenmusiker, da steht er. So, als sei er über Nacht aus der Erde wie ein Schneeglöckchen einfach emporgewachsen. Wo kommt er nur her? Hat er am Ende den ganzen Winter lang unter den Pflastersteinen der Straße in einer unwirtlichen Höhle gehaust, wie ein Dachs? Und hat er in wachen Momenten neue Lieder geprobt? Straßenmusiker. Vor dem Schaufenster der Drogerie steht heute ein Fremder. Ganz fremd ist er nicht. Schon im letzten Jahr stand er da. Etwas weiter hoch beim Schuhgeschäft Burmann. Der Laden steht leer seit September. Jetzt steht er hier, ein Fremder. Straßenmusiker. Ich gehe nach Rüsselsheim, hatte er im letzten Jahr gesagt. Ich mochte eins seiner Lieder und hatte ihn danach gefragt. Ja, Rüsselsheim, ich kenne Rüsselsheim, hatte ich gesagt. Und Saarbrücken und Heidelberg. Die Busse halten vor der Post fast jede Stunde. Und Dutzende von Japanern strömen heraus und zeigen mit ausgestrecktem Arm in Richtung des Schlosses, oben am Berg. Nesteln an ihren Kameras und machen ein Bild von dir, wie du da stehst, mit leicht wippenden Knien, in zerschlissenen Jeans, einer Felljacke, grau, in wildledernen Stiefeln, Straßenmusiker. A paradise built on a hill where wealth is dealt by the big guns who will stay below, who will lay in the sun when the prophecy, the prophecy has come to pass, when the prophecy, the prophecy has come to pass. Man must stand straight and tall if the day is to be won. Believe in one for all, and all for one. How can I stay in my room, knowing the helpless are doomed to be consumed by the dark one? And their eyes when the feast begun, when the prophecy, the prophecy has come to pass, when the prophecy, the prophecy has come to pass. Straßenmusiker. Ach, wie gut, dass ich dich sehe. Zu lange lag mir Eis und Schnee vor den Augen. Allein, es ist nicht gut, sich mit dir einzulassen. Du singst ein Lied, ein zweites hinterher, dann gehst du rüber zur Tanke, holst dir ein Brötchen, bitte, danke, und eine Flasche Wasser. Du singst ein neues Lied und nimmst den Schellenring. Du sagst, du gehst nach Rüsselsheim. Und ich zieh leise meine Kreise, hier und in der Nähe, ganz hier in der Nähe. Mach's gut, bis bald, stay tuned, bye bye, Straßenmusiker. Standing tall, and like a tower of resilience, the bottom leaves to fall. Stripping them back to the front frames, all naked and on display. Like a citrus by the season, it will soon be spring again. And you and I, we're not designed to be evergreens. I guess that it's time to long for April to come. Am I willing to wait here again? Although I'm hungry and I'm tired, and all the bridges are made on the way, are quickly turning into fires. And as the embers are growing and a phoenix emerge, I guess another setback is just another lesson. Back to the bare bones, though not a matter of choice. There's still something of worth in just an acoustic kind of voice. And if the new should start growing at the start of the year, the tree is ready to deliver despite initial fears. And you and I, we're not designed to be evergreens, I guess that. Am I willing to wait here again? Although I'm hungry and I'm tired, and all the bridges are made on the way, are quickly turning into fires. And as the apples are growing and a phoenix emerge, I guess another setback is just another lesson learned. Hey Straßenmusiker, weißt du, in Rüsselsheim, in Schweinfurt und Frankfurt, in Wolfsburg und Burghausen und in Freiburg, ob du da nun auf der Straße spielst, im Krokodil oder im grünen Jäger, am Ende hast du fast alles vergessen. Ich kann eine runde Bühne nicht von einer eckigen unterscheiden. Einen runzeligen Nachtwächter nicht von einer bildhübschen Frau, die früh um drei die Gage rüberschiebt. Ich kann die Straßenschluchten von Mannheim nicht von einem Feldweg im Oberbergischen unterscheiden. Straßenmusiker, die Bilder verblassen. Alles, was ich erinnere, ist der Baggersee, kurz hinter Rüsselsheim. Die Raststätte oben bei Vechta, das alte Hotel unten am Bodensee, die Puffbar in Hannover, die Apfelbäume in Gößweinstein. Straßenmusiker. Einer stand im S-Bahn-Tunnel vorm Bahnhof. Im engen Schacht gebar jede seiner Silben ein gewaltiges Echo. Ich kann nicht sagen, ob es Frühling war, Winter oder Sommer. Aus den Imbissbuden des Ex-Boxers Jürgen Blien drang weißer Dampf und der Geruch von heißem Fett. Straßenmusiker. Eine Schar von weißen Tauben huschte stets um ihn herum. Man konnte meinen, die Tiere seien seine Jünger. Wenn sie nicht gerade nach Brotkrumen und Resten von fortgeworfenen Frittenschalen schnappten, schienen sie wie andächtig und verzaubert. Und ihr Gurren mischte sich mit dem Klang seiner stählernen Saiten. Straßenmusiker. Ich warf ihm wohl an jedem Tag ein paar Münzen in den Koffer. Ich glaubte, das bringt Glück. Und hastete weiter. Straßenmusiker. Eines Tages hat er Imagine gespielt von John Lennon. Ich vernahm die letzten Takte. Und dann die Scorpions mit Wind of Change. Das nahm ich ihm übel und warf fortan keine Münzen mehr in seinen Koffer. You picked me up at hungry, and you sat me down at cold. And I know that you're still driving from the things that I've been told. You gave me medication to ease my pain. You gave me a taste of magic and sent me back into the rain. Every hour, my soul was in your hand. A smile for every moment that I was at your command. I hope your day is bright. I guess now there's no more ache. And I will keep the promise you never wanted me to make. you sat me down at cold. Straßenmusiker. Am Abend verschwinden sie plötzlich von ihrem angestammten Platz, etwa dem vor dem Schaufenster der Drogerie. Und es wird still. Wo sind sie hin? Nur die Absätze unter den Schuhen der Verkäuferin sind jetzt noch zu hören. Die eilen zur Tiefgarage oder aber sie nehmen den Bus. Um Mitternacht erst taucht der Straßenmusiker wieder auf. Reglos sitzt er da auf einem Hocker an der Theke der Grünen Lagune und starrt versonnen in sein Bier. Seine Gitarre lehnt am Stuhl unterhalb des Münzspielautomaten. Das Klacken der Stöße vom Billardtisch zerhackt den Rhythmus der Musik, die gerade läuft. Der Sänger singt: Ich kaufe Bücher, die ich nie lese, und dann erzähle ich dir mehr von mir. Straßenmusiker. Ein junges Mädchen spricht ihn an. Es sagt: Ich hab dich heute spielen sehen vor dem Schaufenster der Drogerie. Das bist du doch, oder? Woher kommst du? Ich heiße Lena. Ich gehe nach Rüsselsheim, sagt der Straßenmusiker und schaut ihr dabei, so tief es eben geht, in die Augen. Seinen Namen gibt er nicht preis. Lena fragt, wo er zu übernachten gedenkt. Ist es eine Gartenlaube am Fluss? Ein Gebüsch hinterm alten Bahnhof? Der leerstehende Verkaufsraum des ehemaligen Schuhgeschäfts Burmann? Unbekannte haben das Glas der Eingangstür zerbrochen, sodass jedermann unbedenklich hindurchgehen kann. Der Straßenmusiker, er schweigt. Doch es scheint, Lena mag die spröde Art des Fremden, der offenkundig den Frühling auf den Wangen und den Winter im Herzen trägt. Ist es das? Frei nach Büchner? Wohin, fragt die besorgte Gouvernante da, die in Leons verliebte Lena. In den Garten, sagt die, und stürzt hinaus. Below the ground, there is a poison in the air, a mix of chemicals and fear. My words are just hunches, I'm not sure what they mean. You're asking for commitment when I'm somewhere in between. Never, never try to gauge temperature when you tend to travel at such speeds. Of audacity. Is it cold where you are? Time of the numbers letters hit a screen, and you're expected to know what they mean. Throughout the conflict I was serene, I can't outrun the sadness I've seen. Are you willing to resist the people you've never met? The devil's wheel revolves, but it needs to be reset. Never, never tried against temperature when you tend to travel at such speeds of velocity. To rest my mind, I that buzzing in my ear. I listen to my heart and baby, it's bringing a tear. See my eyes, I'm not wired at all tonight. I'm not wired at all tonight. I'm not wired. Straßenmusiker. Ein guter Freund meldet sich mit einer Postkarte und wenig Worten voller Euphorie. Komm nach Süden, schreibt er und berichtet, er ernähre sich von Waldbeeren und Quellwasser. Ich halte den Daumen hoch und fahre nach Süden. Auf einem Marktplatz in Freiburg spiele ich Musik. Eine Frau wirft statt Münzen eine Rose in den Koffer. Woher kommst du? Will sie wissen. Ich gehe in den Süden, sage ich. Sie holt einen Zettel hervor und notiert darauf eine Adresse. Was sie sagt, verstehe ich nicht. Überlaut und ohne Pause preist ein Standverkäufer seine Ware, Aal und Butt. Am Abend wird es still auf dem Marktplatz und ich breche auf. Unter der angegebenen Adresse befindet sich eine Wäscherei und ein leerstehendes Geschäftslokal, dessen ehemals gläserne Tür eingetreten ist. Straßenmusiker, was nun? Ich entscheide mich für die Wäscherei, frage nach einem Glas Wasser und bedanke mich mit der Rose, die mir eine Frau auf dem Marktplatz in den Koffer gelegt hat. Dann trete ich hinaus auf die Straße. Es ist ein schöner, lauer Abend. Gute Nacht. Ein Staubwind fegt die Straßen leer und ich weiß, dass ich fehl. Du hast mich niemals fortgeschickt und trotzdem bin ich hier. Da wo die eine Sonne scheint, fehlt mir die andere so. Ich stehe hier die lange Nacht im Süden irgendwo. Im Süden irgendwo. Doch nie vergesse ich, wie es war all die Jahre. Nie vergesse ich, wie es war. Liebe ist für mich nie wieder ein Zufall. Nie vergesse ich, wie es war. Trauriges Gepäck steht neben mir am Straßenrand. Ich denke an die Liebe, die ich immer bei dir fand. Einsam ließ ich dich zurück, doch einsam bin ich hier. Es fällt kein Stern vom Himmel und kein Wunsch für dich zu mir. Kein Wunsch für dich zu mir. Doch nie vergess ich, wie es war all die Jahre. Nie vergess ich, wie es war. Liebe ist für mich nie wieder ein Zufall. Nie vergess ich, wie es war. Doch nie vergess ich, wie es war all die Jahre. Nie vergess ich, wie es war. Liebe ist für mich nie wieder ein Zufall. Nie

wonderful time. We made for us. Let's spend the rest of it close. You're my ticket to the sun. Somewhere